was los? Auf Insus, Adrenalinstoß, ich war doch nie so. Ein hungriger Junge mit reißendem Flow und gespaltener Zunge, geboren im Dschungel, verborgener Juwel, die Stimme wie Wumme macht. Klick, klack, ich muss ranzoomen, oder ich kann nix hören, wenn du so rumfluchst. Mein Sochtjuice aus Sochtus, meine eigene Mischung ist live Rap und Blues. OL und RA, zu scharfe Schwerter, ohne Bremsscheiben, ich brauch kein Lenkrad. Es hängt von dir selbst ab, Klassenbester und Klassenbester, wenn du gut Respekt hast. Spektakulär, wenn der Himmel sich färbt, sieht der Gegner mein Herz und der kommt dir mal näher. Es geht hin und her, wir stürmen dein Konzert, entweder pumpst du es, ja das ist echter Rap. Abi Ramazan kommt mit Brettern an, sitzen noch wie damals nebeneinander in der Bahn. Ich will Schwarzfahrt, Schwarzfahrt, auf Abfucks, Abfucks. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. JPEG, Schnappmesser, Goldketten am Rücken. Rap Abstecher, du musst alles abdrücken. Fick die Marktlücken, dieser Bra hat Hunger. Kilos im Park drücken, komm mit 100. Psychos auf Testo, zeig dir das Ghetto. Bretter 200, tipp ins Handy dabei. Das achte Weltwunder, ich hab Mandy dabei. Der sich schluckt wie ein Benzer, Spuck aus dem Fenster. Fick deine Gangster, Plompen und Streuner. Polier meine Neuner. Für mein Bra geh ich rein, von mir aus LL. Gib dir einen fetten Stein, bring mir Para schnell, schnell. Völkermord für ne Rolli, Straße fick Seelen. Garros von Johnny, nicht zu viel reden. Meine Jungs sind aktiv, bewaffnet und gerade. Muck nicht zu Peach, ich pack meine Schafe. Laberflash, auch weiter von Marok. Aus Marrakesch kommt meine Hashbox. Alla Cosa Nostra, ich baller in dein Corsa. Durchlöcher deinen Torso, Bruder, ich bin loco. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Blägen den Lauf, blägen den Lauf. Isoliert dich von der Masse, die den Zeitgeist prägt. Du musst den Scheiß meiner Brüder auf der Straße sicherlich nicht verstehen. Musst du nicht. Denn es erklärt sich von selbst. Hör zu. Wenn die erste gerade fällt. Das Blut an meinem Hemd ist nicht von mir. Habibis, die ihren Straßenzug kontrollieren. Geld generieren, das Ziel ist fokussiert. Geld generieren, wir haben vieles zu verlieren. Deshalb Punkt oder Koma, Tod oder Koma. Kiss mir, klopf nicht an die Tür, Bruder, es ist normal. Dass er kann, als Stich, denn er ist die Schufa. Kind an der Backe, doch entwickelt nur das Koka. La vida loca, denkt sich dieser kleine Chub. Doch nach der Schule kommt erstmal das Harz. Doch ein Händedruck bestimmt sein Alltag. Reich werden oder frühstücken in der JVA. Bruder, das Leben eines Charakters ist hart, doch Gottes Strafe ist härter. Härter, härter. Du willst das machen mit Tat deiner Mama, doch bekommst du das Brot vom Bertha. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Gut für echte Männer, ich rap A Cappella. OL, Aschi und Erra. Neue Erra, yeah. Ratatatatatatatatat. Meine AK, mein Vokabular. Punkt digital, Bra, dieses Spiel ist wie Human. Hummer und Sekt, die Bats im Black. Jean-Paul Gaultier, mein Eau de Toilette. Alles im Leben kommt auf dich zurück. Bleib gerade und korrekt in Zukunft. Diese Kunst hier bringt Fluss. Fußfest Ramazan kommt zum Schuss, nicht Schuss. Denk nach, bevor du was sagst, wo ich herkomm, tötet man für einen falschen Satz. Oben ohne Cabrio, wegen Sonne von vorne, siehst du mich im Benzer rollen. Trag die Sonnenbrille, Bra, rauch ne Dolle, RRM, ZRM, außer Kontrolle. Fußfest dann halb Sankt Red, kam ich von dem ganzen Scheiß auch weg. Es geht um Mac, auf Deutsch gesagt, um Brot. Verzeih mir Gott, ich steh in den Tod. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut. Pompes, Pompes, Pompes, was los, spiel nur am Bon. Pompes, Pompes, Pompes, oh, Eldrach, fünf, du Clown. Pompes, Pompes, Pompes, renn jetzt, gib alles das schon. Pompes, Pompes, Pompes, siehst grad, dreh den Scheiß jetzt laut.